Frage 339 über die Anrufung der Heiligen. Es geht ums Gebet. Das Vater Unser, gegrüßet seist du Maria. Genau, mir jetzt ein paar Fragen noch zu der Anrufung der Heiligen, Kult der Heiligen. Ist es gut und heilsam, zur Fürbitte der Heiligen seine Zuflucht zu nehmen? Es ist sehr heilsam, zu den Heiligen zu beten, und jeder Christ soll es tun. Besonders sollen wir beten zu unseren Schutzengeln, zum heiligen Josef, dem Schutzpatron der Kirche, heute gerade feiern, zu den heiligen Aposteln, zu den Heiligen, deren Namen wir tragen, und zu den Schutzheiligen der Diözese und der Pfarre. Das ganze Reihe Schutzheilige, mindestens für die Diözese, für die Pfarre, fürs Land und was weiß ich. Je nachdem, wo man sich befindet. Schutzengel, die liebe Gott uns an die Seite stellt. Der heilige Josef, der Schutzpatron ist, der Beschützer der ganzen Kirche. Die heiligen Apostel, schon oft gesagt, ist ja ein Jammer, wie viele Apostelfeste von 1960 abgeschafft worden sind. Jetzt wieder dann ein paar Tage. Am 6. Mai. Der heilige Johannes bei der lateinischen Pforte, das Martyrium vom heiligen Johannes, dem Apostel und Evangelisten. In Rom, sein Jünger wieder herausgekommen ist aus dem Ölkessel, in den man ihn hineingeschmissen hat. Und so weiter. Peter Kettenfeier, Peter Stuhlfeier, die zweite ist abgeschafft worden im Jänner. Peter Stuhlfeier in Rom und so weiter.